bist das Beste, was mir bisher begegnet ist. Und ich wünsch mir so sehr, dass du immer bei mir bist. Ich weiß, es wird anders kommen, die Hoffnung aber stirbt zuletzt. Die Nacht mit dir, der Traum. Doch wenn du gehst, bin ich tief verletzt. Dein Gesicht, deine Haut, alles ist so zart. Die Liebe, die du schenkst, ist Kampf der besonderen Art. Verzauberst mich immer wieder, du bist für mich am Eins gesetzt. Die Nacht mit dir, der Traum. Doch wenn du gehst, bin ich tief verletzt. Schade, wir werden nie so richtig zusammen sein. Ich lebe für den Moment, irgendwann bin ich dann wieder allein. Ich will dich packen, mir die Augen öffnen und hoffe, dass du mich nicht versetzt. Die Nacht mit dir, der Traum. Doch wenn du gehst,